Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Piraten. Gelesen von Philipp Scheppmann. Piraten. Kokosnuss ist schlecht gelaunt. Ich finde das ungerecht, brummt der kleine Drache. Alle verreisen, nur wir nicht. Das werden die langweiligsten Ferien der Welt. Mathilda ist doch noch da, sagt seine Mutter Mette. Wieso fahrt ihr nicht mit dem Floß ein paar Tage zur Schildkröteninsel? Überlegt Kokosnuss. Eigentlich keine schlechte Idee. Zelten und Lagerfeuer auf der Schildkröteninsel. Sofort rennt er zu seiner Freundin Mathilda. Und weil dem kleinen Stachelschwein Haar genauso langweilig ist wie ihm, packen die beiden ein paar Sachen zusammen, beladen das Floß, hissen das Segel und stechen in See. Der Wind treibt das kleine Floß schnell auf das offene Meer hinaus. Kokosnuss bindet sich ein Tuch um den Kopf, schwingt sein Holzschwert und ruft: Ha, ich bin der schlimme Jim! Ha, schreit Mathilda, ich bin Narbennasen-Norbert, der ist viel gefährlicher. Der schlimme Jim ist der schlimmste Pirat der 7 Weltmeere, entgegnet Kokosnuss. Schlimmer geht's nicht. Hoho, Narbennasen-Norbert ist der fieseste Pirat im ganzen Universum. Und gleich hast du Ohren lang wie Seegurken. Plötzlich aber stutzt Mathilda. Sieh mal da hinten. Ist das ein Schiff? Kokosnuss blickt durch sein Fernrohr. Au, Backe. Echte Piraten. Haha, toller Witz. Ich lach mich schief, sagt Mathilda und schnappt sich das Fernrohr. Heiliges Kanonenrohr. Das sind ja wirklich Piraten. Die kommen direkt auf uns zu. Mathilda fährt einen Schauer durch die Stacheln. Lass uns lieber abhauen. Wie denn? Die sind doch viel schneller als wir. Ich könnte auf deinen Rücken steigen und du fliegst uns zurück nach Hause, schlägt Mathilda vor. So weit schaffe ich es nie mit dir auf dem Rücken. Und vielleicht sind Piraten gar nicht so wild und gefährlich, wie immer gesagt wird, überlegt der kleine Drache. Das soll wohl ein Scherz sein, protestiert Mathilda. Piraten sind die übelsten Typen überhaupt. Das weiß doch jeder. Lass uns doch erst mal abwarten. Abwarten? Die machen Fischsuppe aus uns. Jetzt können die Freunde die Piratenflagge mit bloßem Auge erkennen. Kokosnuss blickt wieder durch das Fernrohr. Ich glaub's ja nicht. Das ist die Flotte Bertha. Die Flotte Bertha? Wiederholt Mathilda. Ist das nicht das Schiff vom schlimmen Jim? Genau, murmelt Kokosnuss. Am besten wir segeln ganz normal weiter. Vielleicht rauschen die ja einfach an uns vorbei. Klar, und morgen kommt der Osterhase, brummt Mathilda. Die rauschen nie und nimmer einfach so vorbei. Das sind Piraten. Die wollen Leute ausrauben. Der schlimme Jim. Mathilda hat recht. Bald hat die Flotte Bertha das kleine Floß erreicht. Kokosnuss und Mathilda erkennen sogleich den schlimmen Jim. Er trägt einen schwarzen Hut und eine Augenklappe. Dort, wo eigentlich die linke Hand sein müsste, ragt ein Eisenhaken aus seinem Ärmel heraus. Der sieht ja wirklich so aus, wie in den Geschichten immer erzählt wird, flüstert Mathilda. Dann hat er bestimmt auch ein Holzbein und schlechte Zähne, murmelt Kokosnuss. Jetzt beugt sich der schlimme Jim grinsend über die Reling und ruft hinab: Darf ich euch vielleicht zu einer kleinen Führung auf unser Schiff einladen? Aber gerne, antwortet Kokosnuss. Da flüstert Mathilda entgeistert: Hast du noch alle Stacheln in der Schüssel? Das ist doch eine ganz faule Nummer. Im Gegenteil, entgegnet der kleine Drache. So sehen die Piraten, dass wir keine Angst vor ihnen haben. Solchen Leuten darf man nie zeigen, dass man Angst hat, sonst werden sie nämlich erst recht gefährlich. Aha, das ist ja ein toller Trick. Ach, Mathilda, was soll schon passieren? Vergiss nicht, ich bin ein Feuerdrache. Na klar, und du kannst ein ganzes Piratenschiff besiegen, antwortet Mathilda. Lass uns nur mal kurz gucken, sagt der kleine Drache. Wenn's brenzlig wird, nehme ich dich schnell Huckepack und wir fliegen aufs Floß zurück. Na gut, seufzt Mathilda. Als die beiden das Schiffsdeck betreten, blicken ihnen die Piraten grimmig entgegen. Der grimmigste von allen aber steht in ihrer Mitte. Der schlimme Jim. In seinem Gesicht wuchern Bartstoppeln. Eine lange Narbe zieht sich vom Auge bis zum Kinn. Sein Bauch wölbt sich unter einer alten Seemannsjacke. Und am Gürtel trägt er einen Säbel, zwei Pistolen und ein mächtiges Fernrohr. Und tatsächlich, er hat ein Holzbein. Sein breites Grinsen entblößt eine Reihe fauliger Zähne, zwischen denen ein paar Goldzähne aufblitzen. Herzlich willkommen an Bord. Wir freuen uns immer über Besuch. Plötzlich hören Kokosnuss und Mathilda ein klickendes Geräusch. Da klappt unter ihnen eine Falltür und sie stürzen in die Tiefe. Der kleine Drache schlägt mit den Flügeln und speit Feuer. Doch zu spät. Die Falltür ist schon wieder zugeschlagen. Jetzt sitzen die beiden gefangen im Verlies. Durch ein Gitter blickt der schlimme Jim zu ihnen hinab und höhnt. Wie kann man nur so blöd sein? Dann befiehlt er seinen Männern: Kettet den Drachen an und gebt den Gefangenen Schrubber und Schmierseife. Die können gleich mal klar Schiff machen und das Deck schrubben. Wenn du glaubst, ich lasse mich anketten und schrubbe dein Deck, ruft Kokosnuss empört hinauf. Dann irrst du dich aber gewaltig. Wer mir zu nahe kommt, wird verkohlt. Na gut, dann lasse ich euch da unten eben verdursten. Ist mir auch recht. Mit diesen Worten humpelt der schlimme Jim auf die Schiffsbrücke. Das hat ja prima geklappt, sagt Mathilda. Ferien bei den Piraten? Na toll. Konnte ja keiner ahnen, dass die uns in eine Falle locken, verteidigt sich Kokosnuss. Piraten fangen andauernd Leute und rauben sie aus, erwidert Mathilda. Das ist doch ihr Beruf. Wir waren viel zu leichtsinnig. Brummt Kokosnuss. Das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Musik bald bricht die Nacht herein. Im Verlies ist es heiß und stickig. Die beiden haben schrecklichen Durst. Aber angekettet sein und das Deck schrubben? Auf keinen Fall. Sie halten die Nacht durch und auch noch den nächsten Tag, bis in den Abend hinein. Dann aber flüstert Mathilda: Kokosnuss? Ja? Wollen wir nicht doch lieber das Deck schrubben? Ich habe so einen Durst. Ich würde sogar Seifenwasser trinken. Leckeres, flüssiges Seifenwasser. Hör auf, stöhnt der kleine Drache. Also gut, einverstanden. So kommt es, dass die beiden am nächsten Tag das Schiffsdeck schrubben. Mit bester Schmierseife, die der schlimme Jim auf einem seiner Raubzüge erbeutet hat. Den Fuß des kleinen Drachen hat der Piratenkapitän an eine schwere Eisenkugel ketten lassen. Dass du mir nicht davon fliegst, hat er gesagt. Meuterei. Den ganzen Tag über schrubben Kokosnuss und Mathilda das Deck, während die Piraten faul in ihren Hängematten schaukeln. Immerhin bekommen die beiden Gefangenen jetzt genug zu essen und zu trinken. Am Abend ankert die Flotte Bertha vor einer einsamen Insel. Und der schlimme Jim ruft: Männer, genug gefaulenzt, jetzt wird gegraben. Da meldet sich Haifisch-Erik, ein erfahrener Pirat. Erlauben Sie, Herr Kapitän, ein Pirat ist nicht zum Graben geboren, sondern um fette Beute zu machen. Wir werden fette Beute machen, grinst der schlimme Jim und zieht eine alte, vergilbte Schatzkarte hervor. Und wenn du meinem Befehl nicht gehorchst, werde ich dich auf einer einsamen Insel aussetzen lassen. Haifisch Erik wirft seinem Kapitän einen feindseligen Blick zu. Doch dann nimmt er eine Schaufel und folgt den anderen. Auf der Insel lässt Jim seine Männer und die beiden Gefangenen tiefe Erdlöcher graben. Der mit seiner dämlichen Schatzsuche, brummt Haifisch Erik. Ach, seufzt Kabeljaukurt. Wie gerne würde ich mal wieder in eine Taverne einkehren. Ich weiß gar nicht mehr, wie eine Taverne aussieht, brummt Makrelenmoni. Stellt euch mal vor, meldet sich Kretzeluigi. Jeder bekäme ein ganzes Fass Rum. Nach was suchen wir hier eigentlich? Fragt Kokosnuss dazwischen. Nach irgendeinem Schatz, antwortet Sardinensusi. Seit Wochen graben wir in dieser Gegend jede Insel um. Aber gefunden haben wir nicht ein müdes Goldstück, brummt Haifisch Erik. Der schlimme Jim schaut von seiner Karte auf und brüllt. Beim Graben wird nicht gequasselt. Und da sie nicht reden dürfen, beginnen die Piraten zu singen. Auf dem Auge der Klappe, das eine Bein aus Holz, die Muskeln nicht von Pappe, ein Herz aus purem Stolz. Im Gürtel zwei Pistolen, den Säbel in der Hand, das Schiff, das ist gestohlen, die See ist unser Land. Es ist nicht schwer zu raten, was wir für Leute sind. Ja, wir sind die Piraten, das weiß doch jedes Kind. Ja, wir sind die Piraten, das weiß doch jedes Kind. Mehrere Tage lang kreuzt die Flotte Bertha zwischen den Inseln hin und her. Und auf jeder Insel lässt der Piratenkapitän seine Männer bis tief in die Nacht hinein graben. Eines Abends aber, auf hoher See, als Kokosnuss und Mathilda erschöpft in ihren Kojen liegen, wird der kleine Drache von Stimmengewirr geweckt. Mathilda, oben an Deck ist irgendwas los. Kokosnuss nimmt seine schwere Eisenkugel und schleicht vorsichtig die schmale Treppe hinauf. Leise folgt ihm Mathilda. An Deck haben sich alle Piraten versammelt. Der schlimme Jim fuchtelt wütend mit seinem Haken. Ihr habt eurem Kapitän zu gehorchen. Und der Kapitän bin immer noch ich. Die Piraten murren und schütteln zornig die Fäuste und die Köpfe. Wir wollen endlich Urlaub, ruft Makrelenmoni. Und täglich eine Ration Rum, ruft Kabeljaukurt. Wenn euch etwas nicht passt, droht der schlimme Jim, könnt ihr euch ja ein neues Schiff suchen. Da tritt Haifisch-Erik hervor und ruft, oder du suchst dir ein neues Schiff. Ja, genau, sagt Rochenjochen. Setzt ihn aus, ruft Enterhaken-Ede. Kiel holen, ruft Sardinensosi. Knöpft ihn auf, rufen welche aus den hinteren Reihen. Ruhe, Männer, ruft Haifisch-Erik. Nach alter Piratensitte schlage ich vor, den Käpt'n ohne Wasser und Brot auszusetzen. Bravo! Rufen die Piraten. Aussetzen! Auf das Floß mit ihm! Ruft Kabeljaukurt. Ja, auf das Floß! Es lebe Käpt'n Haifisch-Erik! Der schlimme Jim wehrt sich mit Händen, Haken und Holzbein und schreit, das ist Meuterei! Die Piraten aber packen ihn und werfen ihn kurzerhand über Bord. Captain Jim rettet sich auf das kleine Floß. Ohne mich, ruft er, werdet ihr niemals den Weg aus diesen Gewässern finden. Ha, nichts leichter als das, brüllt Haifisch-Erik zurück. Und jetzt, Männer, kappt das Floßsegel. Zwei Piraten ziehen das Floßsegel auf das Schiff. Da meldet sich Kokosnuss. Das könnt ihr doch nicht machen. Ohne Segel wird er elendig zugrunde gehen. Werf diesen aufmüpfigen Gefangenen gleich mit über Bord, befiehlt Haifisch-Erik. Doch Kokosnuss holt tief Luft und speit einen Feuerstrahl auf jeden, der ihm zu nahe kommt. Haifisch-Erik aber packt Mathilda, hält ihr ein langes Messer vor die Nase und ruft Kokosnuss zu, wenn du nicht gleich auf das Floß gehst, dann puste ich deiner Freundin die Lichter aus. Da nimmt der kleine Drache wütend die Eisenkugel und klettert über die Strickleiter auf das Floß hinunter. Die Piraten werfen Mathilda in hohem Bogen ins Meer. Dann kappt Haifisch-Erik das Tau und ruft, Ahoi, Jim! Jetzt kannst du deine Schätze allein suchen, bis du verschimmelst. Grölen die Piraten. Schimmel, Jim, Schimmel, Jim, Schimmel, Jim, Schimmel, Jim. Inzwischen ist Mathilda zum Floß geschwommen und Kokosnuss zieht sie hinauf. Der schlimme Jim aber blickt düster über das endlose Meer. Die Insel. Ziellos treibt das kleine Floß über den Ozean. Die Flotte Bertha ist bald am Horizont verschwunden. Die finden niemals den Weg in den Hafen, brummt der schlimme Jim. Ohne mich werden die jämmerlich verdursten, untergehen und von Haifischen gefressen. Na, was das Verdursten angeht, sagt Kokosnuss, sieht es für uns auch nicht gerade rosig aus. Deine Mannschaft hat all unsere Vorräte mitgehen lassen. Und was die Haifische angeht, sagt Mathilda und zeigt auf mehrere Rückenflossen, die das Floß umkreisen, haben wir auch ein Problem. Ha! Lacht Jim. So ein paar Fischlein. In diesem Augenblick schießt ein großer Hai mit weit aufgerissenem Maul aus dem Wasser. Jim holt aus und schlägt dem Hai mit seinem Haken kräftig auf die Nase. Erschrocken taucht der Fisch ins Wasser zurück. Seht ihr? Grinst Jim. Klar, sagt Kokosnuss. Harmlos wie ein Quietscheentchen. Doch eigentlich ist dem kleinen Drachen ziemlich mulmig zumute, wenn er jetzt versehentlich ins Wasser fallen würde. Sag mal, Jim, weißt du, wie ich die Eisenkugel loswerden könnte? Nee, grinst Jim. Das geht nur mit dem Schlüssel. Sehr witzig, sagt Kokosnuss wütend. Hey, Seht mal dort, ruft Mathilda. Eine Insel! Nur wenige hundert Meter entfernt erhebt sich ein winziges Eiland aus dem Meer. Insel, spottet Jim. Ein Sandhaufen. Aber da stehen Palmen drauf, sagt Kokosnuss. Und wo Palmen sind, gibt es auch Trinkwasser. Der kleine Drache und das Stachelschwein legen sich flach auf das Floß und paddeln mit ihren Pfoten so kräftig sie können. Der schlimme Jim aber lehnt sich zurück. Ein Pirat, der mit den Händen paddelt, ist doch kein Pirat. Die Insel ist wirklich ziemlich klein. Sie misst nur 20 Piratenschritte in der Länge und 15 Piratenschritte in der Breite. Zwei Palmen wachsen darauf, eine kleine und eine große. Jim macht es sich im Schatten der großen Palme bequem. Kokosnuss und Mathilde aber beginnen sogleich, die beiden Kokosnüsse von der kleinen Palme abzuschütteln. Plumps, die erste, und plumps, die zweite. Und wie kriegen wir die jetzt auf? Fragt Mathilde ratlos und sieht sich nach einem größeren Stein um. Doch die Insel besteht aus nichts als feinem Sand. Ihr könnt sie ja aufbeißen, höhnt Jim. Doch Kokosnuss nimmt eine Kokosnuss und schlägt sie kräftig auf seine Eisenkugel. Krach! Die Nuss ist aufgebrochen. Mathilda und er trinken die Kokosmilch, kratzen das Fruchtfleisch heraus und futtern es bis zum letzten Krümel auf. Murrt Jim. Was ihr Landratten könnt, kann ein Pirat schon lange. Er schüttelt an seiner Palme, bis alle Kokosnüsse auf dem Boden liegen. Mit seinem Haken hackt er darauf herum. Doch keine der Kokosnüsse zerbricht. Nicht einmal ein winziger Riss ist zu sehen. Da nimmt der kleine Drache eine der Kokosnüsse, schlägt sie auf der Eisenkugel auf und reicht Jim beide Hälften. Brummt der Pirat und verputzt gierig Kokosmilch und Kokosmark. Schaut mal, da hinten! Ist das nicht die Flotte Bertha? Ruft Mathilda plötzlich. Die segeln ja in eine ganz andere Richtung als vorhin, sagt Kokosnuss. Genau wie ich erwartet hatte, brummt Jim. Die segeln im Kreis. Haifisch Erik hat keine Ahnung von Navigation. Ich wette, die sehen wir noch öfter. Peters Kiste. Nur bis zum nächsten Tag reichen die Kokosnüsse. Dann gibt es auf der winzigen Insel nichts mehr zu essen und zu trinken. Wir müssen nach Trinkwasser graben, sagt Kokosnuss. Sonst sind wir übermorgen verdurstet. Grabt nur, ihr Hektiker, murmelt Jim, zieht sich den Piratenhut ins Gesicht und macht ein Mittagsschläfchen. So ein fauler Hund, flüstert Mathilda. Erst belegt er die große Palme, dann kriegt er nicht mal eine Kokosnuss auf und jetzt pennt der einfach. Lass ihn, Mathilda. Hilf mir lieber, nach Wasser zu suchen, antwortet Kokosnuss. Die beiden beginnen, sich in den feinen Sand zu graben. Je tiefer sie kommen, desto fester und kühler wird der Sand. Siehst du, sagt Kokosnuss, bald stoßen wir auf Wasser. Plötzlich schreit Mathilda auf. Aua, was ist das denn? Etwas Hartes? Vielleicht ein Stein? Vermutet der kleine Drache und gräbt die Stelle frei. Sieht eher aus wie Holz. Jetzt habt ihr bestimmt den Schatz gefunden, spottet Jim. Kokosnuss und Mathilda graben eilig weiter. Eine Schatztruhe, ruft das Stachelschwein begeistert. Na klar, brummt Jim. Ihr habt wohl zu viele Piratengeschichten gelesen. Kokosnuss klopft auf die Kiste und sagt, also, für mich hört sich das an wie eine echte Schatztruhe. Da reckt Jim den Hals, erhebt sich und schlurft herüber. Lasst mal sehen. Gemeinsam ziehen sie die schwere Kiste aus dem Loch. Mit seiner Eisenkugel zerschlägt Kokosnuss das rostige Schloss. Dann hebt er den Deckel an. Pah, hab ich mir doch gedacht, ruft Jim, fischt ein Fässchen Rum aus der Kiste und legt sich wieder unter seine Palme. Kokosnuss und Mathilda starren ungläubig in die Kiste hinein. Das soll ein Schatz sein? Fragt das Stachelschwein. Das ist eine von Peter Buckboards Notkisten, erklärt Jim. Peter Buckboard? Rufen Kokosnuss und Mathilda. Na, der berühmte Pirat, erzählt Jim. Klein wie ein Spatz, aber furchtlos wie ein Tiger. Der hat früher auf jeder Insel eine Notkiste vergraben, weil er Angst hatte, ausgesetzt zu werden. Soweit ich weiß, macht er gerade sein Piratenkapitänspatent bei Captain Rotbarsch. Wir kennen Peter, ruft Mathilda und erzählt Jim die Geschichte von dem Riesenkraken und wie aus dem ängstlichen Piraten Peter ein mutiger Pirat wurde. Währenddessen durchstöbert Kokosnuss die Kiste. Ein Messer, ein Fernrohr, ein Segeltuch, Schiffszwieback und, aha, ein Schlüsselbund. Schnell probiert der kleine Drache, die Kette an seinem Knöchel aufzuschließen. Und tatsächlich, Kokosnuss hat Glück. Einer der Schlüssel passt. Juhu, danke, Peter, ruft der kleine Drache, breitet seine Flügel aus und fliegt erleichtert eine kleine Runde um die Insel. Und jetzt, sagt er nach der Landung, bekommt unser Floß sogar wieder ein Segel. Die Seeschlacht. Bald ist das Floß wieder flott gemacht. Dank des Rums ist Jim bester Laune und packt sogar fleißig mit an. Gerade als die drei in See stechen, weht der Wind seltsame Geräusche über das Meer. Hört ihr das auch? Fragt Kokosnuss. Klingt wie Pistolenschüsse, antwortet Mathilda. Jim schaut durch Peters Fernrohr. Beim Klabautermann, die morsche Mildred. Die morsche wer? Fragt Kokosnuss. Das Schiff von Narbennasen Norbert, erklärt Jim. Ihr entert gerade meine Bertha. Oh nein, diese leeren Austern. Meutern, das können sie, aber ein Schiff steuern, dazu sind sie zu dusselig. Meine Bertha in der Hand von Narbennasen Norbert. Das ist schlimmer als schlimm. Das ist überschlimm. Mutlos lässt Jim das Fernrohr sinken. Darf ich? Fragt Kokosnuss, nimmt sich das Fernrohr und beobachtet die Seeschlacht, die nur wenige Meilen entfernt von der kleinen Insel tobt. Mathilda schnappt das Fernrohr und sieht, dass sich die Piraten von der morschen Mildred zur flotten Bertha hinüberschwingen. Boah, ey, staunt das Stachelschwein. Da wird ja ganz schön gesäbelt. Au, Backe, jetzt kommen noch andere Piraten von hinten. Die sind einfach unter der flotten Bertha hindurchgetaucht. Das sieht nicht gut aus für Haifisch Erik und seine Mannschaft. Typisch Erik, grummelt Jim. Nicht mal den ollen Tauchtrick kennt er. Große Klappe, nix dahinter. Nach einem kurzen, aber heftigen Kampf sind Erik und seine Piraten besiegt. Sie müssen ihre Waffen abgeben und werden in die Rettungsboote gesetzt. Langsam treiben die Boote ab, bis sie ganz vom dunklen Horizont verschluckt werden. Narbennasen Norbert lässt zwischen die beiden Schiffe Planken legen und seine Schätze und Vorräte auf die flotte Bertha bringen. Wieso machen die denn das? Fragt Mathilda. Die flotte Bertha, erklärt Jim, ist viel schneller als die morsche Mildred. Jetzt wird Narbennasen Norbert auf meiner Bertha ein rauschendes Fest feiern, dieser Gauner, dieser Spitzbube. Und tatsächlich, bald schallen von der flotten Bertha Piratenlieder herüber. Bis tief in die Nacht hinein kreist der Rum. Der schlimme Jim stapft die ganze Zeit wütend hin und her. Unverschämtheit, Ungerechtigkeit, grummelt er. Kokosnuss schaut nachdenklich zu den beiden Schiffen hinüber. Sag mal, Jim, fragt der kleine Drache, hast du auf deinem Schiff eigentlich noch etwas Schmierseife? Einen Riesenberg, antwortet Jim. Wieso fragst du? Ich habe da so eine Idee, murmelt der kleine Drache. Narbennasen-Norbert. Lautlos segelt das Floß auf die Flotte Bertha zu. Der Mond scheint so hell, dass Kokosnuss, Mathilda und Jim aufpassen müssen, nicht gesehen zu werden. Die schlafen sowieso alle tief und fest, flüstert Jim. Die sind müde vom Rum. Jim hat recht. Von der Flotten Bertha ist ein wahres Schnarchkonzert zu hören. Die Freunde binden das Floß fest und klettern hinauf an Deck. Manometer, hier riecht's ja wie in einer Schnapsbrennerei, staunt Mathilda. Überall auf dem Schiffsdeck liegen die Piraten und schlafen ihren Rausch aus. Einige dösen unter Deck, andere hängen in den Seilen und einer schnarcht sogar oben im Krähennest. Vorsichtig sammeln die drei die Waffen der schlafenden Piraten ein. Dolche, Säbel, Pistolen, Musketen, Entermesser und Enterhaken. Auch Narbennasen-Norbert, der in der Kapitänskajüte schnarcht, ziehen sie Pistolen und Dolche aus dem Gürtel. Seht nur, die Nase, flüstert Mathilda. Die lange Nase des Piratenkapitäns ist mit Narben übersät. Grinst Jim. Der hatte mal Streit mit einem Sägefisch. Die Waffen bringen sie mit dem Floß zur morschen Mildred hinüber und werfen sie in ein Segeltuch, das Kokosnuss an den Bugmast geknotet hat. Der kleine Drache zieht das Tuch bis ganz ans Ende des Mastes, sodass es knapp über dem Wasser hängt. Dann sammelt er alle Enterseile der morschen Mildred ein und versteckt sie auf der flotten Bertha. So, flüstert er, jetzt die Schmierseife. Ganze Eimer voll Schmierseife bringen die drei hinüber auf die morsche Mildred. Zuerst seifen sie den Bugmast kräftig ein, dann alle anderen Masten und zum Schluss das Schiffsdeck. Als der Morgen graut, klettern die drei lautlos auf die flotte Bertha. Mathilda und Jim suchen sich ein sicheres Versteck. Kokosnuss aber holt einen Eimer voll Wasser, schüttet ihn über einer Gruppe Piraten aus und ruft: Aufwachen, ihr Schnapsdrosseln! Erschrocken rappeln die Piraten sich auf. Was ist? Wo sind wir? Kokosnuss fliegt ein Stück in die Höhe. Hallo, ihr Pipi-Piraten, hier bin ich! Wütend greifen die Piraten nach ihren Waffen. Doch, oh weh, die Waffen sind verschwunden. Nicht mal der kleinste Dolch steckt mehr in ihren Gürteln. Von dem Lärm wachen auch die restlichen Piraten auf. Einer schwingt sich am Seil hinab auf Kokosnuss zu. Doch der weicht geschickt aus und fliegt hinüber zur morschen Mildred. Hier bin ich, ihr Furzkanonen! Da wird die Tür der Kapitänskajüte aufgerissen und Narbennasen-Norbert stürzt heraus. Was ist hier los? Hallo, Nasilein, ruft Kokosnuss. Ergreift ihn, schreit der Piratenchef. Drei kräftige Piraten werfen ihre Enterhaken zur morschen Mildred hinüber und ziehen sie heran. Die anderen Piraten legen Planken zwischen die Schiffe, balancieren hinüber und springen an Deck. Doch schwupps, sie glitschen auf der Schmierseife aus und purzeln wild durcheinander. Da fliegt Kokosnuss hinüber zum Bugmast. Hallo, ihr Schnullibullis! Hier sind eure Waffen! Wutentbrannt schreit Narbennasen-Norbert. Holt ihn euch! Die Piraten steigen auf den Mast. Doch flutsch, flutsch, flutsch glitscht einer nach dem anderen ab und stürzt ins Meer. Na, warte! Schreit Narbennasen-Norbert, rennt hinüber und rutscht auf seinem Hosenboden über den Mast auf den kleinen Drachen zu. Kokosnuss aber singt: Mit meinen roten Pfoten löse ich jetzt den Knoten! Nein, nicht! brüllt der Piratenkapitän. Doch da fällt das Tuch mit den Waffen schon ins Wasser. Unsere Waffen! Schreit Norbert und springt hinterher. Verzweifelt tauchen Narbennasen Norbert und seine Piraten nach ihren Waffen. Doch die sinken schnell und unerreichbar tief hinab zum Meeresgrund. Als Norbert wieder an der Wasseroberfläche ist, sieht er, wie der kleine Drache zum flotten Bertha hinüberfliegt. Männer! Ruft Norbert. Schnell! Zurück an Bord! Behende klettern die Piraten über die Ankerkette auf die morsche Mildred zurück. In der Zwischenzeit aber sind Mathilda und Jim aus ihrem Versteck gekrochen und haben die Verbindungsplanken und die Enterseile auf die Flotte Bertha gezogen. Norberts Piraten wollen hinüberspringen, doch die Bertha ist schon zu weit abgetrieben. Ahoi, Nobbylein! Ruft Jim hinüber. Danke für all die Schätze und Vorräte! Doch Narbennasen Norbert gibt sich noch nicht geschlagen. Rot vor Zorn befiehlt er: Werft unsere Enterseile! Fieberhaft suchen die Piraten nach den Seilen mit den Enterhaken. Doch die sind alle auf der flotten Bertha. Kokosnuss hält sie in die Höhe und ruft: Sucht ihr etwa die hier? Narbennasen Norberts Augen blitzen vor Wut. Setz die Segel! Zu dritt kommen die nicht weit! Die Piraten versuchen, die Masten emporzuklettern, um die Segel zu hissen. Doch sie rutschen immer wieder ab. Alle Masten sind eingeseift! Rufen sie. Brüllt Narbennasen Norbert. Ihr Plattfische, ihr Suppenschildkröten, muss ich alles selber machen? Mit Schwung springt der Piratenkapitän an den Hauptmast. Doch flutsch saust er wieder hinab und plumpst boing auf seinen Hintern. Und während Narbennasen Norbert sich grün und blau ärgert, segelt die Flotte Bertha flott davon. Der schlimme Jim klopft dem kleinen Drachen anerkennend auf die Schulter. Also, ich muss schon sagen, Kokosnuss, das war eine famose Idee. Aus dir könnte ein ausgesprochen guter Pirat werden. Und aus dir, Mathilda, eine gute Piratin. Dann schaut der schlimme Jim in alle vier Himmelsrichtungen, hält seine Nase in den Wind und sagt: Jetzt fischen wir meine Piraten wieder auf. Wie sollen wir die denn finden? Fragt Kokosnuss. Wir folgen einfach der Meeresströmung, antwortet Jim. Mit Kokosnuss und Mathildas Hilfe steuert der Piratenkapitän seine Bertha über das Meer, immer der Strömung nach. Und wirklich, bald tauchen die Boote mit Jims Mannschaft vor ihnen auf. Ohne Ruder und ohne Segel treiben sie hilflos im Wasser. Um nicht auseinandergetrieben zu werden, haben die Piraten die Boote miteinander vertäut. Ahoi, ihr Seegurken, ruft Jim. Hier sind noch ein paar Arbeitsplätze frei. Und es gibt einen Haufen Rum und Gold. Haifisch Erik und die anderen staunen nicht schlecht. In null Komma nix vertragen sie sich wieder mit ihrem alten Kapitän. Denn wo es Gold und Rum gibt, wird aus dem übellaunigsten Pirat ganz schnell ein sehr verträglicher Pirat. Kokosnuss und Mathilda aber haben erst mal genug vom Piratenleben. Außerdem sind ihre Ferien in wenigen Tagen zu Ende. Sie verabschieden sich vom schlimmen Jim und seiner Mannschaft und segeln mit ihrem Floß auf dem schnellsten Weg zur Dracheninsel zurück. Na? Fragt Mama Mette, als die beiden Abenteurer wieder zu Hause sind. Wie war es auf der Schildkröteninsel? Och, da waren wir gar nicht, antwortet Kokosnuss. Wir waren mit dem schlimmen Jim unterwegs. Ihr wart was? Fragt Papa Magnus und fällt vor Schreck fast vom Stuhl. Na ja, erzählt der kleine Drache. Der kam mit seiner flotten Bertha angeschippert und hat uns zu einer Führung auf sein Schiff eingeladen. Und